man ihn noch nicht sah. Bier und Schnaps einfach wunderbar. Kotzen, Dünnschiss und viel mehr. Sowas gibt eine richtige Party her. Saufen bis da ans Kommen muss mit der Brille. Hoch im Plus, wir saufen bis zum goldenen Schluck, bis ich dumm aus der Wäsche guck. Etiketten, Wahnsinn und viel Auswahl, für jeden etwas eine große Qual. Essen brauchen wir heute nicht, denn wir kippen und eine ins Gesicht. Wir rumpfen rum die ganze Nacht bis früh am Morgen um 7:30. Saufen bis Herz kommen muss mit der Promille. Hoch im Plus, wir saufen bis zum goldenen Schluck, bis ich dumm aus der Wäsche guck. Etiketten, Wahnsinn und viel Auswahl, für jeden etwas eine große Qual. Essen brauchen wir heute nicht, denn wir kippen uns eine ins Gesicht. Wir sumpfen rum die ganze Nacht bis früh am Morgen um 7:30.